So, es wird sicher spannend heute. Das Thema ist so ein ganz anderes als das von der ersten Stunde. Also wir müssen jetzt ein klein wenig umswitchen. Das Thema heißt Traumatisierung als Herausforderung. Ich habe ja einige Lektionen über Befreiung, gebundene Freisetzen schon gelehrt. Und dann kam dazwischen der Tod meines Mannes und mein Umzug und viele, viele Dinge, die einfach in mein Leben geschmissen wurden. Und mittlerweile steige ich wieder ein bisschen aus der Asche, in Anführungsstrichen, raus. Ja, ich fange an mit einem Bibelvers. Ich bitte um die Folie. Mit Jesaja 42, Vers 6. Da heißt es, ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit gerufen und dich bei deiner Hand gefasst, habe dich behütet und zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Nationen, um die Augen der Blinden zu öffnen und die Gefangenen aus dem Gefängnis zu führen und aus dem Kerker die in der Finsternis sitzen. Ich habe den letzten Teil schwarz unterstrichen. Es geht um das Öffnen der Augen der Blinden, um Gefangene, die im Gefängnis sitzen oder Menschen, die im Kerker sitzen. Die Gefängnisse können ganz unterschiedlich aussehen. Aber wir sind dazu berufen, nicht nur 1, 2, 3, 5 Leute, diese Menschen, wenn sie traumatisiert sind, aus den Gefängnissen herauszuholen. Was ist ein Trauma? Das Wort Trauma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Verletzung. Meistens ist es nicht eine äußere Verletzung, sondern eine innere. Aber natürlich kann diese innere Verletzung auch mit einer äußeren einhergehen. Ein psychisches Trauma ist also eine seelische Wunde, die durch Situationen entsteht, in denen ein Mensch in extreme Todesangst oder Hilflosigkeit, Schutzlosigkeit hineingekommen ist und ist aber überfordert, mit dieser Situation umzugehen. Ein Trauma ist eine Situation, ein Geschehen, das von außen nach innen einwirkt und bei dem die bisherigen Bewältigungsstrategien wie zum Beispiel Flucht und Kampf versagen. Verbunden ist ein Trauma meistens mit Ohnmacht, mit Hilflosigkeit und mit einem Ausgeliefertsein. Man fühlt sich der Situation völlig ausgeliefert und nicht gewachsen. Mögliche Folgen können dann sein Schlaflosigkeit, Albträume, Zittern oder aber eine erhöhte Herzfrequenz, Angststörungen, Suchtverhalten, Depressionen, Todesgedanken und. Kann vieles zusammenkommen. In so einem Fall werden die Gefühle normalerweise abgeschaltet. Sie sind wie eingefroren und die Person steht wie neben sich. Und es ist wie wenn ein Film abläuft und der Körper ist wie betäubt, also empfindungslos. Diese Reaktionen sind in dieser Schockphase völlig normal, ungefähr 2 bis 3 Wochen lang. Wenn sie aber dann nicht verarbeitet werden, dann kann diese Person weiterhin auch immer wieder mit bestimmten psychischen, seelischen Schmerzen leben. Also die Bearbeitung und Verarbeitung einer Wunde, einer seelischen Wunde, ausgelöst durch einen Zustand, durch etwas, was geschehen ist. Unverhoffterweise. Es prasselt auf diesen Menschen herein. Ich erwähne am Rande jetzt nur die Schizophrenie. Schizophrenie ist eine Krankheit, das wissen wir, und ist ausgelöst durch ein Trauma. Und vielleicht kennen einige von euch die Ärztin und Therapeuten, Traumatherapeuten Ursula Ruderus, die eine christliche Traumatherapeutin ist und die auch ein wunderbares Buch darüber geschrieben hat, was mit solchen Menschen passiert, die in unterschiedliche Ersatzpersönlichkeiten schlüpfen. Die Seele konnte und kann das Vorgefallene einfach nicht mehr verarbeiten und sie spaltet sich. Und die Persönlichkeit spaltet sich durch bei dem komplexen Traumata in Scherben und so wie in Splitter. Und hier geht es immer um Grenzverletzungen, die entstanden sein können durch einfach sexuellen Missbrauch und durch emotionalen Missbrauch, durch unterschiedliche Schicksalsschläge, und ist immer mit sehr viel Angst verbunden und mit Verlassenheit und Zurückweisung. Dies alles kann zur Schizophrenie führen, ist aber heute, wie ich schon gesagt habe, nicht mein Thema. Ich habe es nur erwähnt, weil einfach auch Schizophrenie durch Traumata ausgelöst wird. Festzuhalten bleibt bei diesen Personen, die so in dem Sinne Schizophrenie kranke sind, dass sie eine Art Schutzschild um sich bilden und sogar mehrere Ersatzpersönlichkeiten ausleben. Und ich hörte von einer Traumatherapeutin, dass sie einige Leute behandelt, und die eine Person hat sogar sich aufgespalten in 8 Persönlichkeiten. Das ist schon ziemlich viel, aber es gibt noch mehr. Sie schlüpfen in diese Ersatzpersönlichkeit, wenn sie im Moment eine Situation nicht aushalten können, und sie verstecken sich dann wie so hinter einem Schutzschild oder hinter einer Wand und schlüpfen schnell in eine andere Persönlichkeit hinein. Um das nicht aushalten zu müssen, was sie gerade eben erlebt haben, oder sie wurden vielleicht gerade getriggert durch einen Vorfall, der ihnen sehr viel zu schaffen gemacht hat. Also wie gesagt, ein Trauma muss niemals zwingend eine Schizophrenie auslösen. Unser Thema heute aber ist Traumatisierung als Herausforderung. Ich erzähle euch einfach mal ein Beispiel, was ich persönlich mit einer Frau erlebt habe. Ich war Mitarbeiterin in einem Alpha-Kurs, und es war das erste, war am Wochenende. Das ist ja immer wieder so, dass einmal ein Wochenende, ein Alpha-Wochenende stattfindet, wo man sich näher kennenlernt, und an dem Wochenende werden dann mehrere Themen besprochen. Und gleich am ersten Abend, als die Begrüßungsrunde stattfand, hörte ich plötzlich, dass eine junge Frau, ca. 24 Jahre alt, ganz stark an zu weinen fing. Und das Weinen wurde immer lauter, und ich ging zu ihr hin und fragte sie, ob sie nicht lieber mit mir nach draußen kommen wolle. Ich würde gerne mit ihr reden wollen. Und sie war damit einverstanden, und draußen habe, hat sie dann gesagt, irgendwas hat mich getriggert, aber ich weiß nicht was. Und das tut so entsetzlich weh. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß das auch nicht, aber ich kann beten. Und ich frage einfach mal den Heiligen Geist, was er mir zeigt oder was er dir zeigt. Das habe ich dann gemacht und ich hatte gerade kurz gebetet. Dann sagt sie, oh, ich habe jetzt ein Badezimmer gesehen mit der Farbe Türkis. Nun weiß ich, warum ich Türkis nicht leiden mag. Immer habe ich schon Türkis gehasst. Und sie erzählte weiter, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, sagt sie. Ich habe mich gesehen oder sehe mich in der Badewanne sitzen mit meinem Onkel. Und die Fliesen des Badezimmers sind Türkis. Das machte jetzt Sinn, warum sie diese Farbe Türkis gehasst hat. Und dann kam noch die Tante dazu und alle drei sind ins Ehebett gestiegen. Das war natürlich für sie etwas als kleines Kind, was sie nicht verarbeiten konnte. Und solchen Kindern wird dann auch immer gesagt, sag das niemandem, das ist unser Geheimnis. Und wenn du das sagst, dann passiert das, das, das. Und Kinder erzählen selten davon. Man kann nur an ihrem Verhalten merken, dass sie irgendwelches ein Problem haben. Und immer wieder mal als Mutter nachfragen. Ja, sie hat sogar diese Musik gehört im Ohr, die Hintergrundmusik, die gelaufen ist im Fernseher und konnte sich sogar noch an den Film erinnern, der gelaufen ist. Und ich habe sie dann einfach weinen lassen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen und bis sie sich in etwas beruhigt hatte, weil diese verletzten Gefühle kamen so hoch und sie war erschüttert von dem, was sie selber eben gesehen hatte. Der Heilige Geist hatte dieses Trauma aufgedeckt und das war wunderbar. Als sie sich dann ein bisschen beruhigt hatte, wir über alles intensiv gesprochen hatten, das ist ganz wichtig, dass man diese Personen sprechen lässt. Sie müssen sich einfach alles von, in Anführungsstrichen, von der Leber reden. Ja, ich war sehr dankbar, dass der Heilige Geist diese seelische Wunde aufgedeckt hatte und ich hatte nicht viel Zeit zum Beten, aber ich habe sie dann gefragt, kannst du dir vorstellen, deinem Onkel und deine Tante, das, was sie dir angetan haben, zu vergeben? Und sie meinte dann, ja, wenn ich ihr helfe beim Gebet, ich will es versuchen. Und sie hat dann ihren Onkel und der Tante vergeben und wir übergaben die verletzten Gefühle und diesen ganzen Vorfall, diesen sexuellen Missbrauch übergaben wir den Vater und Jesus. Und ich habe sie herausgelöst aus dieser hässlichen Kindheitserinnerung mitsamt all den Verletzungen. Und ich bat Jesus dann, diese Seele zu heilen, ihr zerbrochenes Herz zu heilen und die Wunde zu verschließen. Das war natürlich ein sehr kurzes Gebet, aber wir hatten keine Zeit mehr. Und ich bat auch den Vater noch, dass er die negativen Zellerinnerungen doch löscht. Denn wir haben zwei Erinnerungsmöglichkeiten. Unsere Zellen speichern alles ab, was wir an Negativem erlebt haben. Und das ist wichtig, dass wir diese quälenden Erinnerungen nicht nur mit dem Blut Jesu in unserem Herzen, in unserem Verstand löschen, in unserer Seele löschen, sondern dass auch die Zellerinnerungen unseres Körpers gelöscht werden. Bitte niemals vergessen. denn sonst der Körper erinnert sich auch. Das ist nachzulesen, das ist bewiesen, dass die Zellen auch Gutes und Schlechtes abspeichern. Dr. Christoph Heselbart, von dem habe ich so manches gelernt und in seinen Veranstaltungen durfte ich manchmal mitbeten. Und er erklärt ein Trauma wie folgt. Ein Trauma bringt unseren Körper psychisch, seelisch und mental aus dem inneren Gleichgewicht. Es öffnet oft das Tor für einen Traumageist. Es ist nicht nur einer, aber es ist einer, der vorangeht. Ich sage immer, das ist der Anführer, der Häuptling der Festung. Dazu kommen meistens noch andere Geister mit hinein, wie zum Beispiel Tod oder Rebellion, Wut, Stress, Zorn, Angst vor allen Dingen kommt in diese Person hinein. Und wir wissen, dass all diese Dinge nicht von Jesus stammen, nicht vom Vater stammen, sondern von der Gegenseite. Und das dürfen wir nicht einfach so an die Seite tun, sondern das sollten wir bei einem Gebet, aber da werde ich später mit euch noch hinkommen, alles detailliert gut durchbeten. Wir haben ja hier in der Gemeinde über unseren Pastor ja schon so manches über Traumata gelernt, gehört und auch hatten wir Gastredner, die auch diese Thematik kurz angefasst haben. Aber ich versuche vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite dieses Mal zu kommen, um ein Trauma zu beleuchten. Was passiert also in einer Person, die eine starke psychische Erschütterung erlebt hat? Wie ich schon eben erwähnt habe, und ich wiederhole das gerne, weil es wichtig ist, dass derjenige, der ein Trauma erlebt hat, sich in dem Augenblick wie betäubt, benebelt fühlt. Er ist unfähig, überhaupt sprechen zu können und reagieren zu können. Er ist in einem Schockzustand und verliert in diesem Augenblick die Kontrolle über sich selbst. Und das nutzt der Feind aus. Er kommt in diesen Schockzustand hinein, wo der andere ja keinen Willen mehr hat, wo er einfach außer Gefecht gesetzt worden ist. Den nutzt er aus, diesen Moment. Und er stiehlt sich einen kleinen Teil von der Seele, von der Persönlichkeit dieser Person und steckt diesen Persönlichkeitsanteil in ein Gefängnis. Wir haben in Jesaja 42,6 von Gefängnissen gehört und von Kerkern. Diese Gefängnisse können natürlich unterschiedlich aussehen. Manchmal sind es Verliese, Pritschen und ich habe auch schon Menschen in Schachteln gesehen. Und in diesen, auch in einem Sarg, in diesen Kerkern, in diesen Verliesen stecken sie fest. Und zwar nur ein Teil der Persönlichkeit von diesem Menschen. Und zwar, wenn Gott die geistlichen Augen öffnet, dann kann man diese Person da liegen sehen und umgeben manchmal meist von finsteren Mächten, die diese Person immer dann, wenn sie getriggert wird, richtig heftig quälen. Und man kann sie in dem Alter sehen, wenn als sie in dieses Verlies, in diesen Kerker gekommen ist. Das gibt manchmal kleine Mädchen. Ich habe mal ein kleines Mädchen gesehen, das war so ungefähr 12 Jahre alt. Und heute, als ich für die Frau gebetet habe, war sie schon über 40. Also das ist hilfreich, das zu sehen und auch zu beobachten, was sind das für Mächte, die diese Person quälen. Und das kann man auch an den Auswirkungen merken, welche Art von Mächten dazu greift, zuschlägt und diese Personen quält. Ich mache das normalerweise so, wenn ich eine Person aus einem Gefängnis hole, aus einem Kerker oder was immer es auch ist, die eine starke traumatische Erfahrung gemacht hat, dass ich den Vater bitte, wenn ich mit dieser Person länger gebetet habe, alles durchgesprochen habe, zum Schluss dann den Vater bitte, diesen gestohlenen Seelenanteil wieder in die Persönlichkeit zu integrieren. Das können wir nicht als Heilungsdiener, das kann nur der Vater. Er hat diese Person geschaffen und deswegen kann er sie auch wiederherstellen. Wir sind lediglich die Beter und wir glauben, dass er das tut und er tut es auch, weil Menschen sich anschließend wieder viel wohler in ihrer Haut fühlen, als ob sie wieder hergestellt wären in ihrer Persönlichkeit. Und das ist ein wunderbarer Beweis dafür. Die nächste Folie, bitte. Wir kommen zu Lukas 4, 18 bis 19. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen. Gott ist, und so steht es auch im Psalm 34, Vers 19, nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wenn unser geistliches Empfangsorgan, unser Herz beschädigt ist, werden wir die göttliche Heilungskraft oder diesen Heilungsstrom nicht unbedingt immer spüren. Es fällt einem Menschen, der wirklich innerlich wie ein zerbrochenes Herz hat, er kann diesen Heilungsstrom oft gar nicht empfangen. Warum nicht? Warum nicht? Weil die Ursache nicht entfernt wurde. Es gibt sehr starke Beter, die beten und diese Person fühlt sich körperlich anschließend viel, viel besser und manchmal seelisch auch. Aber ich habe festgestellt, wenn man nicht bestimmte Schritte geht und immer natürlich geleitet durch den Heiligen Geist, wird auch jedes Gebet etwas anders aussehen. Aber es gibt so Hauptpfeiler, an die man sich halten kann. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen nach ein paar Wochen wiederkommen mit demselben Thema. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Wiederholungstäter sind. Das heißt, sie kommen immer wieder und sagen, jetzt ist alles zurückgekommen. Es ging mir 3 Wochen oder 2 oder 1 Woche gut und jetzt ist alles wie gehabt. Natürlich braucht es da auch Erneuerung der Gedanken, auf jeden Fall der Sinne. Aber es ist einfach so, wenn das Herz krank ist, dann arbeitet Gott auch immer von innen nach außen. Und es geht nicht darum, dass die körperlichen Symptome sofort verschwinden. Zuallererst, es ist gut, wenn das passiert, aber man sollte sich um die Ursache kümmern. Was steckt dahinter? Was hat diese Person erlebt? Warum, weshalb und wieso läuft sie immer noch mit diesem Schmerz durch die Gegend? Und da gilt es einfach, die Ursache zu entfernen. In Jeremia 1, Vers 10 heißt es ja, dass wir, die alles, was der Teufel gepflanzt hat, das sollen wir ausreißen, zugrunde richten, zerbrechen und entwurzeln. Und dann, wenn das geschehen ist über den Weg der Vergebung und über das Gespräch, was man dann führt, da werden sich ja dann unterschiedliche Dinge auftun, warum diese Person so leidet. Dann kann sie auch körperlich geheilt werden, denn die Psyche, die ist ja auch, ist beteiligt an dem Ganzen, aber wenn das Herz gesundet, dann hat das Auswirkungen auf den Körper. Und dann kann die Person auch körperlich heil werden. Und die Heilung, die hält dann an. Und das finde ich einfach wunderbar, das dann zu sehen. Und dass diese Personen dann nicht zum x-ten Mal wiederkommen. Aber dazu braucht es eben ein bisschen Zeit, um Traumata zu behandeln. Das geht nicht im Schnelldurchgang. Dann muss derjenige schon sehr, sehr, sehr viel Salbung haben. Ja, ich traue es Georg zu. Irina und viele starke Beter. Aber die Wurzeln sollten, die Ursache sollte schon entfernt werden. Ja, es gibt Heilung für zerbrochene Herzen. Jesus ist es, der unser geistliches Empfangsorgan, unser Herz heilt. Ich glaube, dass jeder von uns während seines Lebens, im Laufe seines Lebens, schon mal emotionale Ablehnung erfahren hat. Das ist nicht mit einem Trauma gemeint. Ein Trauma ist schon eine Stufe höher. Aber das kann sogar traumatische Auswirkungen haben, wenn ein Mensch immer zu abgelehnt wurde als Kind oder im Bauch der Mama. Ich war zum Beispiel so ein Kind. Meine Mutter hatte schon mehrere Kinder geboren und da wurde sie wieder schwanger und sie wollte mich nicht. Das habe ich später erfahren. Ich habe sie, als ich erwachsen war, natürlich verstanden, weil sie schon mehrere Kinder geboren hatte und sie fühlte sich total überfordert. Und das Ungeborene weiß darüber nicht Bescheid, dass es abgelehnt wird von der Mutter aus den und den Gründen. Das kann später alles verstehen. Und ja, heute als Erwachsene kann ich meine Mutter verstehen und ich habe ihr längst das alles vergeben, aber es hatte starke Auswirkungen. Ich habe euch ja erzählt von einem Prolaktinom, das ich hatte an der Hypophyse, hatte wohlgemerkt, das ist weg, ausgetrocknet. Wenn ich heute ins MRT steige, dann sieht man da nur trockenes Gestrüpp. Da ist keine Herausforderung mehr, sondern einfach etwas, was trocken ist. Und das wurde mir auch als Bild von einer Ältesten aus meiner damaligen Gemeinde in Hamburg gezeigt. Sie hat gesehen, wie ein prahler Apfel mein Tumor ausgesehen hat und nach ist er ausgetrocknet und so weit ausgetrocknet, bis zum Schluss nur noch das Kerngehäuse zu sehen war. Und dann kam ein starker Wind und pustete alles weg. Das ist auch später alles so passiert. Aber das war ein längerer Prozess. Ich habe euch davon erzählt. Also wichtig ist, dass ein Kind von den Eltern wirklich willkommen geheißen wird, egal wie die Situation in der Familie aussieht. Aber es gibt so viele, die so unwissend sind und lehnen Kinder im Bauch schon ab und versuchen sie sogar abzutreiben. Und ich habe schon so einige Menschen helfen dürfen, die abgetrieben werden sollten, aber die Abtreibung hat nicht geklappt. Und dann ist es noch viel schlimmer. Die leiden, wenn Jesus diese traumatische Erfahrung nicht heilt, dann leiden sie ein Leben lang. Aber wir haben einen Jesus, der ans Kreuz ging und alles, aber auch alles mitgenommen hat, an Schmerz, an quälenden Erinnerungen, an Schicksalsschlägen, egal was passiert ist. Ja, ich habe im Urlaub, ich war ja vor kurzem in Südamerika und da begegnete mir ein ca. 50-jähriger Mann und ich merkte, dass er zitterte. Nicht schwer, die Krankheit zu erkennen. Und ich versuchte, ein Gespräch mit ihm anzufangen. Und er war sehr willig und erzählte mir sofort, dass er als Kind sehr gehänselt worden ist. In der Schule war er in Mathe nicht gut. Und da wurde er ausgelacht und er konnte sich noch so bemühen, seine Aufgaben richtig zu machen. Wenn er aber in der Schule war, hatte er wie ein Blackout, sodass er einfach nichts mehr auffassen konnte. Und so wurde er weiter gehänselt, verspottet. Und das löste in ihm einen ganz starken Druck aus. Ich muss besser sein als die anderen. Und er hat dann angefangen, sein Leben in Sturheit zu verbringen. Ich habe immer nur Fragen gestellt. Und all das, was ich mir vorgestellt hatte, das kam auch zur Sprache. Und er hat sehr gelitten. Und während des ganzen Lebens ist er mit dieser, das war auch eine große Ablehnung vom Lehrer, der ihn ja verspottet hat. Die Schüler haben mitgemacht. Es gibt viele Lehrer, die gehen sehr gut mit ihren Schülern um. Aber es gibt auch die anderen, leider. Und wenn man in solche Fänge gerät, wenn Kinder in solche Fänge geraten, ist das hochgradig kompliziert, weil die Kinder sehr viel mit in ihr Leben nehmen. Und Minderwertigkeit steigt in ihnen hoch, Rebellion. Sie wollen doch das Leben meistern, aber es hält sie so vieles davon ab. Und das hinterlässt einfach tiefe Wunden der Ablehnung und vieles mehr. Bei mir war es ja damals so, dass, und das habe ich erst später erfahren, dass der Hormonhaushalt wirklich außer Kontrolle gerät, wenn eine Ablehnung im Bauch eines Kindes im Bauch einer Mutter passiert. Das wusste ich auch vorher nicht, aber ich habe dann mich erkundigt und man hat wirklich beweisen können, dass emotionale Ablehnung von Seiten der Mutter oder auch des Vaters im Kind, im Ungeborenen, den ganzen Hormonhaushalt durcheinander wirft. Und eine neue Programmierung wird gestartet. Und das ist auf die Dauer nicht vom Vorteil. Dadurch entsteht das, was ich selber erlebt habe. Und ich bin da überhaupt nicht die Einzige, Ich habe im Laufe meines Lebens viele Menschen kennengelernt, die auch ganz starke hormonelle Schwankungen haben oder hatten. Und da kann auch Gott wirklich viel Gutes tun. Aber das war bei mir damals auch ein Prozess. Und ich konnte jetzt zurück zu diesem Mann. Ich habe dann gefragt, ob ich für ihn beten kann, und er kannte sogar Jesus. Und habe ihm dann einfach so einiges gesagt, was so wichtig sei in seinem Leben, was er zu tun hätte, in ganz großer Liebe und mit großer Vorsicht. Und er hat alles, aber auch alles bejahen können. Und das war so wunderbar. Und als ich ihn sah, hat er ganz, ganz stark manifestiert. Der war auch ganz schlecht eingestellt. Das ist ja manchmal oder oft der Fall. Und während ich dann mit ihm geredet habe, ich habe innerlich dann immer zu Gott geschrien. Und da wurde er immer, immer ruhiger. Das war so schön. Und als ich dann betete und diese ganzen Punkte angesprochen habe, war er zutiefst berührt. Und zum Schluss war er ganz ruhig. Er hat nicht mehr gezittert. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, diesen Menschen, mit dem ich ja sonst nie geredet habe oder wirklich vor Jahren mal einmal, aber dass Gott einfach gleich schon so stark in diese Situation hineingewirkt hat. Und als ich dann fertig war, dann sagte er: Ich möchte auch für dich beten. Und dann hat er auf Spanisch, da wird ja Spanisch gesprochen, da hat er auf Spanisch ein wunderbares Gebet für mich gesprochen. Das hat mich zutiefst berührt. Der Geist Gottes war so auf ihn gekommen, dass er einfach angefangen hat, für mich zu beten. Und was er gebetet hat, das hat alles gepasst. Und das war ja nicht er. Das war einfach der Heilige Geist, der hier so stark in sein Leben gewirkt hat. Oh, ich glaube, ich habe nämlich nur Zeit bis 15:45 und ich bin schon 3 Minuten drüber. Also, ich werde hier einfach bei diesem schönen Gespräch und Gebet stoppen. Und das nächste Mal, nächsten Donnerstag, mache ich dann weiter. Halleluja. Wunderbar. Ja, das ist super, wenn wir da auch so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, auch in diesen Bereichen. Auch nicht nur jetzt für dich selber, sondern eben auch, um anderen Menschen zu dienen. Ja. Weil Gott wird uns noch viele Leute schicken, die heftig traumatisiert sind. Gerade auch heutzutage gibt es ja immer mehr Menschen, die wirklich durch Erfahrungen in der Kindheit und so weiter traumatisiert sind. Und da ist es gut, wenn wir einfach ein Handwerkszeug haben, wie wir diesen Menschen einfach auch dienen können, sodass wirklich diese Sachen auch erledigt werden können. Preis den Herrn. Halleluja. Okay, sag einfach mal: Heiliger Geist, du erinnerst mich an alles, was ich heute Abend gehört habe, von dir. Und wenn ich jetzt hingehe und ich begegne Menschen, die traumatisiert sind, dann werde ich das erkennen. Und mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe und aufgrund auch der Informationen, die du mir gegeben hast heute Abend, effektiver dienen können. Danke, Jesus. Ich fürchte mich nicht vor Traumata, sondern ich weiß, dass du der Sieger bist und dass in dir alles ist, um Menschen auch von den heftigsten Traumata zu befreien und ihr Leben auf eine völlig neue Grundlage zu stellen. Danke dafür, Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Und so passen die beiden Stunden doch sehr gut zusammen, weil um dich auch führen zu lassen, wie du Menschen dienst, auch mit Trauma, da brauchst du die Stimme des Heiligen Geistes. Weil wie auch Margarita gesagt hat, es gibt ja, natürlich gibt es bestimmte Grunddinge, Grunddinge, die man wissen kann und auf die man auch zurückgreifen kann. Aber letztendlich musst du immer geführt sein vom Heiligen Geist. Das heißt, du musst wahrnehmen vom Heiligen Geist. Und dafür ist das wiederum wichtig, was du in der ersten Stunde gehört hast, dass du nämlich eingetunt bist auf den Sinn Christi. Halleluja! Und so, glaube ich, haben wir heute einen starken Abend bis hierher schon gehabt. Und da wollen wir jetzt einfach ein Saatkorn hineinsäen, auch in diesen Boden, und den Heiligen Geist fragen. Wir hören ja seine Stimme, das haben wir ja gelernt. Und den Heiligen Geist fragen, was wir jetzt säen sollen, was wir jetzt geben sollen. Und dann wollen wir ihm gehorsam sein und es tun. Hier vor Ort geben wir die Eimer durch und können in bar geben oder per Verpflichtungserklärung. Über Livestream werden die Infos eingeblendet. Dann kannst du geben per PayPal, per Überweisung oder per Kreditkarte. Also tu das, was er dir zeigt heute Abend. Säe in diesen Boden hinein, weil es ist, glaube ich, ein sehr guter Boden. In diesem Boden einfach oder auf der Basis dieses Bodens werden Menschen geheilt, befreit, erneuert, geführt, geleitet vom Heiligen Geist. Also es wird zu dir zurückfließen, so wie du säst. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Also frag ihn, Heiliger Geist, zeig mir den Betrag. Und das Erste, was kommt, das nimmst du, ohne nachzudenken. Und das tust du, schreibst auf deine Verpflichtungserklärung oder nimmst es aus deinem Geldbeutel oder wie auch immer, überweist es, wenn du über Livestream zuschaust. Und dann geben wir hier vor Ort die Eimer durch und tun das, was er uns gezeigt hat. Über Livestream könnt ihr einfach weiter könnt ihr die Infos nutzen, die eingeblendet werden, und es tun, was er euch zeigt. Und während ihr gebt, gebe ich euch noch ein, zwei Zeugnisse weiter, auch die auch zeigen, einfach wie die Lehre des Wortes Gottes auch in dem Leben von Menschen wirkt. Und zwar schreibt hier jemand, die vor einigen Wochen, ist es jetzt schon her, sie schreibt hier vor 2 Wochen, aber es sind, glaube ich, schon 4 Wochen oder so her. Vor 2 Wochen war ich im Gottesdienst und hörte, welche Autorität ich in Christus habe. Das war die Predigt über die Autorität, die wir in Jesus haben. Die Gewissheit in mir wuchs und wurde neu gestärkt, dass Christus in mir Sieger ist und ich in seiner Autorität agieren soll. In mir kam eine Entschiedenheit, mich im Glauben fest darauf zu stellen. Als 2 Tage darauf mein Auto stockte und der Motor nicht richtig ansprang und wieder ausging, dachte ich sofort an die Predigt, dass ich das nicht akzeptieren muss. Ich nahm im Gebet Autorität über den Motor und befahl ihm, einwandfrei zu funktionieren. Als ich nochmals startete, blinkte die Warnlampe vom Motor und eine andere Lampe auf und es tat sich erst im Sichtbaren nichts. In meiner Entschiedenheit befahl ich, der Warnlampe auszugehen und sagte, ich widerstehe im Glauben diesem Angriff. Ich salbte zusätzlich den Motor mit Öl und befahl ihm, jetzt ordentlich zu funktionieren. Und siehe da, als ich den Motor noch einmal startete, ging alles wieder wunderbar und die Lampe war von alleine ausgegangen. Preist den Herrn. Das hat mich innerlich total ermutigt und gestärkt, nicht auf das Sichtbare zu schauen, sondern dran zu bleiben und dem Feind zu widerstehen. Nach einigen Tagen wiederholte sich das Manöver, aber wieder war in mir so stark die Gewissheit, dass ich die Autorität habe und keine Störung im Motor bleiben kann. Es ging nach anfänglichem Leuchten und Stottern, dann der Motor nach einigen Minuten wieder ganz normal. Ich bin sehr ermutigt, danke Jesus. Halleluja. Preist den Herrn, ist das nicht gut? Und hier noch was, auch wie die Lehre einfach im Leben von Menschen wirkt. Schreibt jemand, kürzlich wollte ich etwas auf meinem Balkon vom Boden aufheben und bückte mich. Da stach plötzlich etwas voll in mein linkes Auge. Es war ein ziemlich starker Dorn einer vertrockneten Pflanze im Kübel neben mir. Und ich wusste, das ist jetzt gar nicht gut. Rannte direkt ins Bad und es war auch tatsächlich so, dass es im Auge anschwoll und Blut unterlaufen war. Der erste Gedanke war, oh weh, was nun? Aber seltsamerweise war ich ganz ruhig und ohne zu überlegen, sagte ich spontan, wie Joshua Mills gelehrt hatte, also bei der Konferenz im März war das, sie schreibt es Anfang Mai, ich nehme mich jetzt 10 Minuten in der Zeit zurück. Und tatsächlich, sofort war das Auge komplett wieder in Ordnung, als wäre es nie passiert. Halleluja. Ehrlich gesagt kam das nicht aus einer Überlegung heraus und ich war selbst voll überrascht. Halleluja. Allerdings ist es auch keine Methode, sagt sie, denn es hat nicht funktioniert, als ich es dann genauso versucht habe, als ich einige Zeit später eine Verletzung am Finger habe, die jetzt auf natürlichem Weg heilt. Der Heilige Geist weiß, wann und wie was dran ist. Amen. Halleluja. Zieh's dir. Du hast diese Möglichkeit. Und hier noch was zum Thema Wetter und Autofahren, und zwar jetzt bei der letzten Pfingstkonferenz, schreiben zwei aus Hamburg. Unsere Rückfahrt von der Pfingstkonferenz nach Hamburg begann mit starkem Regen. Den haben wir kurzerhand durch die Hilfe der Engel abgestellt. Wir konsultierten noch den Wetterradar für die gesamte Rückreise und er war gespickt mit Regenwolken bis Hamburg. Da wir mit Sonnenschein und ohne Regen fahren wollten, haben wir im Auto mal schnell regiert, indem wir den Engeln Befehl gaben, die Wolken woanders hinzuschieben. So fuhren wir in einem Korridor von Stuttgart nach Hamburg. Auch wenn es in der Ferne immer wieder regnete, wir hatten Sonne. Preis dem Herrn. Halleluja, so stark. Ja? Halleluja. Also, du hast Autorität. Sag mal, ich habe Autorität. In Jesu Namen zu Umständen zu sprechen. Und sie müssen sich verändern. Amen. Amen. Halleluja.